kaufen. Bist ja auch ein Fuchs, Mann, Alter. Das kann man wohl sagen. Was machen die denn jetzt? Vorsicht! Die sind abgestiegen von ihren Stelzen. Stimmt. Sieh mal einer an. So machen die das also. Sie stapfen mit ihren Stelzen ins Korn und hinterlassen nur Abdrücke wie ein Fuchs. Und dann benutzen sie die Länge der Stelzen, um das Korn in einem großen Kreis runterzudrücken. Die haben ganz Karen an der Nase herumgeführt. Ja, was machen wir denn jetzt? Na, was schon? Wir lassen sie auffliegen.